Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ihr bekommt heute von mir einen Interview-Podcast auf die Ohren. Dieser Podcast wird gemacht von Moritz, der sich hier, wie er selber sagt, an Jung und Naiv und Vrindt orientiert. Und der Podcast heißt Lass reden und steigt direkt in der ersten Folge sehr intensiv ein. Es ist ein Thema, das man in den normalen Medien relativ oft hört, aber ja, so richtig, was Sache ist, weiß eigentlich da niemand mehr. Es geht nämlich um den Nahostkonflikt und um Israel und Palästina. Und das macht der Moritz natürlich nicht alleine, sondern er hat sich hier versucht, eine Stimme von innen einzuladen, nämlich die Natalie. Die Natalie ist in Israel aufgewachsen, ist Jüdin und studiert im Augenblick in Deutschland. Und Moritz hat sich mit ihr unterhalten. Ich würde da gleich einfach mal einsteigen. Wie ist es denn? Wie lebt man denn so als junger Mensch in Israel auf der israelischen Seite? Durchaus, es entsteht ein zweidimensionales Bild. Man kann nicht wirklich jetzt verstehen und nachempfinden, was in Israel tatsächlich passiert. Durch die Nachrichten ist es wirklich so, man kriegt meistens ein falsches Bild. Mein Leben in Israel war ein ganz normales, genauso wie deins. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, die für mich vielleicht ganz normal scheinen, aber vielleicht im Nachhinein ist es schon ein bisschen komisch. Ich könnte jetzt mal die kleinen Beispiele wären. Als gerade die Amis in Irak angegriffen haben, war es halt so, dass wir schon mit Gasmasken in die Schule gehen mussten. Was jetzt nicht allzu schlimm war, weil man nimmt halt seine kleine Gasmaske in seiner Box mit. Wir haben dann die Box auch geschmückt und es war dann schon ganz schön und ganz bequem. Es war halt schon halt ein paar Monate so, war jetzt nicht das Ende der Welt und man musste es ja auch nicht benutzen. Daher war es jetzt nicht so schlimm. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, als ich jünger war, war es halt so, da war gerade die zweite Intifada und dann gab es halt ziemlich viele Anschläge. Und ich durfte dann, meine Mutter hat es nicht erlaubt, dass ich mit dem Autobus fahre. Und alle anderen Kinder durften mit dem Autobus fahren und ich durfte nicht. Ist aber auch verständlich. Ich meine, ich bin Einzelkind und meine Mutter hatte halt Angst. Und ja, war halt ein bisschen scheiße, aber jetzt auch wieder nicht das Ende der Welt. Diese erste Episode hat mich eigentlich sofort dann davon überzeugt, dass ich diesen Podcast hier vorstellen muss. Denn Moritz stellt die richtigen Fragen. Er weiß, wie er mit seinem Interviewpartner umzugehen hat. Und ich denke, das war eine der besten ersten Folgen, die ich von einem Podcast bisher gehört habe, sowohl technisch als auch inhaltlich. Und deswegen muss ich das hier einfach empfehlen. Die zweite Episode ist nicht ganz so kontrovers. Es geht um computerspielende Frauen. Dort spricht Moritz mit Laura. Du hast jetzt schon Gameboy erwähnt. Gameboy spielen heute die meisten nicht mehr. Was sind heute so die Plattformen und auch die Spiele, die du spielst? Also Standardplattformen sind natürlich PC, Xbox, PlayStation. Ich habe leider keine neue Xbox oder PlayStation, wo man die ganz tollen neuen Spiele zocken kann, wie zum Beispiel The Last of Us. Da heule ich immer noch hinterher, dass ich mir keine PlayStation gekauft habe. Ich muss mit dem PC klarkommen. Tue ich auch soweit. Die meisten Spiele gibt es ja für PC. Ja. Okay. Und also was für Spiele spielst du dann speziell? Also jetzt so von meinen Lieblingsspielen. Tomb Raider fand ich super. Sleeping Dogs. Ich mag auch sehr L.A. Noir. Fand ich ein super Spiel. Auch obwohl das Ende ein bisschen traurig ist. Assassin's Creed zocke ich. Ich habe alle Teile schon mindestens zweimal gespielt. Oh, das ist nicht schlecht. Ich habe den ersten, glaube ich, nach 10 Stunden oder so aufgehört, weil ich es irgendwann langweilig fand. Ich finde, diese beiden Episoden sind ein schöner Beleg dafür, dass Moritz hier auf jeden Fall weitermachen sollte. Und um ihn zu motivieren, habe ich natürlich hier diese Episode auch aufgenommen. Ich hoffe, dass er weitere Episoden macht. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auf Abonnieren klickt und dann Lass reden auch regelmäßig hört. Ich glaube, die Einspieler, die ich euch hier vorgespielt habe, die sprechen im Grunde für sich. Die Themen werden wahrscheinlich so breit gefächert bleiben. Und deshalb wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit Lass reden und verabschiede mich auch wieder von euch.